SWR 2 Dschungel mit Miriam Buse. Die meisten Schauspieler des total verrückten Theaters Rambazamba in Berlin haben ein Handicap, zum Beispiel das Down-Syndrom. Gegründet wurde die Truppe 1991 von der Schauspielerin Gisela Höhne und dem Regisseur Klaus Erfurt. Die beiden haben selbst ein Kind mit Down-Syndrom, im Volksmund Mongolismus genannt. Die Chinesen nennen diese Menschen Kinder der Sonne. Und es heißt, sie seien begnadete Schauspieler. Das Ensemble von Rambazamba besteht inzwischen aus 35 behinderten und 15 nicht behinderten Künstlern, die fast jedes Wochenende das Publikum begeistern. Hören Sie, total verrückt, das Rambazamba-Theater in Berlin. Eine Originaltoncollage von Monika Jung mit Schauspielern des Rambazamba-Theaters, der Regisseurin Gisela Höhne und der Bühnenbildnerin Kerstin Janewa. Wenn ihr große Leute von einem Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wissentliche, die fragen euch nie, wie ist das Klang seiner Stimme. Wirklich spiele lieber er am meisten. Sammelt er Schmetterlinge? Musik bitte! Ich bin Hilde, ich liebe Moritz, so nun weißt du alles. My name is Maurice Jones. My brain exploded, then my heart stopped. Also, ich heiße Paul und bin, man sagt immer, ich bin behindert, weil ich ja zu viel rede. Aber das ist nicht wahr. Hallo, hallo. Ich heiße Gunnar und ich spiele Theater. Theaterspielen ist eine anstrengende eigentlich. Leute, Leute, Zugabe rufen. Applaus. Erfolg mit blauen Schuhen, das ist schön. Paul, man nennt mich Paulé, aber es stört mich wenig. Also ich störe mich überhaupt nicht dran. Man kann machen, was man will. Also ich bin in diesem Theater schon seit 5 Jahren und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Ich sage mal, ich rede zu viel, das wäre meine Behinderung. Ich sage, nee, das ist der Lungenriss. Ja, da ist so, als wenn man hier hinkommt, ist das, also wenn man durch einen Vorhang geht oder so, eine ganz andere Welt für mich. Hier wird man akzeptiert, ja, auch was man sagt. Das ist es. Hier wird kein Mund verboten. Ich bin Franzi, ich bin Anfang schon dabei. Anfang. Mir macht Theater sehr viel Spaß. Ich wohne in der BG. Ich bin schon berühmt. Ich habe George als Liebling. Wenn ich mich so doll aufrege, und dann kriege ich schnell einen Anfall. Im Theater habe ich sozusagen mein zweites Zuhause. Den Menschen die Kunst nahe zu bringen, das liegt, ist auch in meinem Interesse ein bisschen. Und da, ob wir Menschen gesagt haben, naja, es sind Behinderte, die schaffen gar nichts. Und mit der Zeit haben wir gezeigt, dass wir es eben doch können. Dass Behinderte nicht nur abgestempelt sein sollen, sondern auch richtig was können. Auch wenn sie ein Down-Syndrom haben. Also, wir haben 2-mal Vorstellungen gehabt, wo wir weggefahren sind. Da haben wir Auszeiten gestartet. Die besten Schauspieler da waren. Wir waren die besten Rambazamba-Sonnenuhr, die besten Darsteller. Die haben sich gefreut, wie wir gespielt haben. Mann, komm her! Zeige dich! Wo bist du? Susanna! Es ist heute nein. Es ist heute nein. And it takes me now a huge hand. It is with you. My heart. And so it tonight me from me far. It's cost me. It's innocent detention. It's given me the right. It's taking the bar. It's still an hour of being hazed to love. It's baby tonight. Man kann sowieso über den Begriff geistige Behinderung streiten. Also ich würde es eher eine intellektuelle Behinderung nennen. Denn ihr Geist ist so speziell und so wunderbar. Eigentlich ist der Geist nicht behindert. Den behindert die Gesellschaft. Wurde die Theatergruppe gegründet. Aber sie hatten Vorläufer, muss man dazu sagen. Und dieser Vorläufer war ein kleiner Zirkus, den ich zu DDR-Zeiten in der Tagesstätte von Moritz gegründet habe. Also Moritz hatte das Down-Syndrom und er war damals 11 ungefähr und unzufrieden mit der Förderung, die es gab bei uns und vor allem mit der sehr mangelnden musischen Bildung und mit diesem Ansatz, den ich nicht sehr mochte, also dass die Kinder immer nur Vorgegebenes lernen mussten und es alles immer nur vom Kognitiven her gesehen wurde. Also ein Baum ist braun, hat Wurzeln unten und Äste oben und ein Himmel ist blau und alles sollte richtig sein im Ausdruck, im Malen und so weiter. Sicherlich alles pädagogisch möglicherweise begründet. Aber das ging so völlig vorbei an den Kreativitäten und an der besonderen Sicht und Wahrnehmung von diesen Menschen. Da habe ich einen Zirkus gegründet. Und das war überraschend. Das war überraschend schön, was da möglich war. Natürlich immer mit dem Ansatz, ich mache mit jedem Kind das, was es besonders gut kann. Soundcheck, links, rechts, das Schlagwerk. Gender. Die Becken. Becken. Posaune bitte. Gitarre. Er kann es nicht so gut aussprechen. Es ist wirklich ein Reichtum, den er mitbringt. Und all die Schwierigkeiten, die er so mit dem Leben hatte, dass er was nicht gedacht hat, er kann was nicht und er versteht was nicht oder so, das hat sich durchs Theaterspielen weitgehend abgebaut. Also diese Haltung früher, dass er sagte, wenn wir eine Übung machen würden, so geht nicht und sich dann hingesetzt hat und so ein bisschen gebockt hat oder so, das ist überhaupt nicht mehr. Er ist einer der Ersten, der anfängt. Und Klaus erzählt von seinen Proben, er bestimmt manchmal ganze Proben. Durch seine Dynamik, durch seine Kraft. Er ist absolut spielerisch im Theater. Er hat das richtig für sich begriffen. Also es ist in ihm und gleichzeitig hat er es als seine Profession begriffen. Und er macht das mit absolutem Einsatz und Ernst. Und das bewundere ich sehr. Narwelt! Schönwelt! Der zweite Schuss! Der zweite Schuss! Der zweite Schuss! Durch die Zähne! Der zweite! Los, es da darf kein Papier zwischen die Zähne rein! Los! Der zweite Schuss! Ja, los, gut! Traf mich! Ja, so ist Unterhalb! Unterhalb! Nicht das Maul aufmachen! Der zweite Schuss traf mich! Ja. Unterhalb! So ist gut! Der Hüfte! Der Hüfte! Der Hüfte! Ja! Er war schwer! Gut, das ist gut! Er hatte es verschuldet, dass ich noch heute ein wenig hinke. Und ich glaube, das ist auch so ein Trumpf der Behinderten, dass sie eben nicht so sehr über den Kopf gehen und sagen, aha, wie müsste denn die Rolle sein? Das muss ich mir erstmal überlegen. Sondern sie hören, kriegen ein Stichwort, hören was und die legen einfach los. Sie erspüren das und erfühlen das, wie das wohl sein muss. Weil nur so entstehen auch diese Echtheiten, also dieses, das ist so wahrhaftig, wo man dann eben so oft so wirklich so betroffen ist oder denkt, oh Gott, das macht mich, ich mach mich platt oder ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Leide! Ich bin ein Mann. Ja! Bei den Behinderten, also da gibt es Leute, die sehr stereotyp sind in ihren Bewegungen, also gefangen in ihren Bewegungen, mehr oder weniger. Und da ist mein Ziel, sie da irgendwie zu kitzeln, zu locken, sie da rauszuholen mal. Also auch neue Bewegungen zuzulassen. Es gibt aber auch wiederum Behinderte, die so offen sind, wo mir der Mund offen stehen bleibt, wo ich denke, oh Gott, das schafft kein nicht behinderter Schauspieler, sich so zu öffnen, ohne jegliche Angst, sich jemandem so zu zeigen oder sich so zu öffnen, dass man Angst haben müsste, verletzt zu werden. Und da bin ich dann oft so berührt und denke, das schafft kein nicht behinderter Schauspieler. Wenn man einfach vom Bauch her sich bewegt, sich in den Raum begibt, so. Ohne zu denken, ist das falsch, ist das richtig oder was könnte jetzt der andere denken? Vielleicht lachen die drüber oder ist das jetzt albern oder nicht, sondern einfach nur zu tun, zu machen. So, das ist das Fantastische. I like it. Klaus is a very good director. No, I didn't see aggression softly. I respect him. Ich mag das Theater. Klaus ist ein sehr guter Regisseur. Er setzt mich nicht unter Druck und ich schätze ihn sehr. I didn't know handicapped people before. Es gibt sehr viele Behinderte. Ich mag Behinderte. Vorher kannte ich überhaupt keine. Leute mit Down-Syndrom waren mir völlig unbekannt. Ich liebe sie, weil sie ein gutes Herz haben. Es sind keine Lügner und sie zeigen, was sie fühlen. Dann haben wir angefangen, also mit Rambazamba theatralisch zu arbeiten, immer noch nicht ahnend, was da rauskommen könnte, weil es gab keine Erfahrung auf dem Gebiet. Wir hatten nur Lust. Wir haben uns dann in der Woche einmal getroffen mit der Gruppe, die heute noch meine Gruppe ist, die Montagsgruppe. Inzwischen haben wir über 50 Schauspieler und haben zwei Gruppen und haben angefangen mit einem Text von Georg Paul Michel, das ist auch ein sogenannter geistig behinderter Dichter und Maler, zu dem zu improvisieren, ein Stück zu bauen. Und das Stück habe ich dann gemacht und es ist ein sehr schönes Stück entstanden damals mit Prinz Weichherz. Das hatte auch Premiere im Deutschen Theater Dezember 91. Das war ein Riesenerfolg des Deutschen Theaters, der wirklich zwei Ränge hat, war ausverkauft. Und es war schon eine kleine Sensation damals, weil A war noch nie eine solche Gruppe gesehen worden, mit dem Anspruch, wirklich gutes künstlerisches Theater zu machen. 1, 2, 3, 4. Und das andere ist aufzutreten an Orten normaler Kunst, vor ganz normalen Zuschauerinnen und Zuschauern und darüber die integrative Arbeit zu leisten. Aber die wirkliche Integration findet darüber statt, nach meiner Meinung, dass die Menschen sehen, dass da eine wunderbare Leistung verbracht wird. Und sie fangen an, Respekt zu bekommen, Achtung zu bekommen, auch tief berührt zu sein, ohne Mitleid zu haben. Wow, schicke Beilatsche, ja, geil, ja. Sexy, wa? Und er sagt den Dosen. Da man da ganz auf mir. Ah! Ich heiße Silvio, ich bin aus Felden und ich habe oft in den Heim ausgehalten, also in drei Heime. Und ich habe als Junge als Roy Black angefangen. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schreist du mich schreiben an. Es gibt kein, was uns gar nichts ändern kann. Ganz im Weiß, dann liegst du neben mir. Und die Liebe mach aus jedem Blick von mir. Ja, dann reichst du mir die Hand. Und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß, mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß, mit einem Blumenstrauß. Oh yeah. Auf jeden Fall ist es unheimlich besser, wenn ich und sprechen und singen, also das ist aber ein bisschen einfacher an diese Sprache. Mein Name ist Anja. Ich bin Flora. I'm Maurice. Ich heiße Kobias. Kobias Dutta. Ich heiße Josef Bachmann. Wohne ich in Hausen. Ich habe eine Freundin. Der heißt Kame Zitter. 26. März habe ich Geburtstag. 1962 bin ich geboren. Ich bin Daniel Schönfeld. Ich bin der Gintermajor. Ich bin Körle, Fort Mario, geboren am 29.03.1969. Und bin Befehlshaber der 5. Kavallerie. Ja, ich bin Juliane Götze, wie immer. Wie immer natürlich. Ja, und das war's. Ich bin Ulrike, Baujahr 53, Rucksack-Berliner. Bin ungefähr 5 oder 6 Jahre schon beim Theater. Macht mir Spaß. Wir haben Rhythmusübungen gemacht. Ich dachte, gut, das kannst du abhaken. Rhythmisch ist keiner. Musikalisch wenige, macht nichts, tut ihnen aber gut. Wir machen also weiter Rhythmusübungen, einfach weil ich sie sehr wichtig finde. Ich finde sie körperlich wichtig. Für den Atem ist es wichtig, fürs Ganze. Also auch wenn jemand nicht rhythmisch ist, hat er seinen Rhythmus. Sie hat sie ihren Rhythmus. Wir haben immer weiter musikalisch gearbeitet, auch ohne Druck. Das ist ebenso wichtig. Nicht, dass man versucht, was reinzudrücken, muss jetzt so ein Lied lernen, sondern man musiziert und die musizieren mit und finden ihr es und man hört viel Musik. Und man korrigiert nicht immer zu, sondern man macht Angebote. Und darüber öffnet sich ja vieles in ihnen. Das wussten wir nicht von Anfang an. Ich wusste nur eins, dass man sehr, sehr lange warten muss. Dass man was anbieten kann und es kommt nach 3 Jahren erst zum Tragen. Und es ist nichts, aber auch überhaupt nichts ist umsonst. Hallo, hallo, ich heiße Gunnar und ich spiele Theater. Gunnar ist so ein Beispiel, er ist sehr stereotyp, in seinen Bewegungen, in bestimmten Bewegungen ziemlich gefangen und festgehalten. Dieses Schaukeln, was er immer hat, zum Beispiel. Ne? Und trotzdem finde ich ihn sehr fantasievoll wiederum. Da reizt mich eben bei Gunnar. Und wenn es nur eine Handbewegung ist, die er mal anders macht, oder mal nur einen Schritt nach vorne statt zur Seite. Also es sind ja ganz, man muss ja wirklich mit Kleinigkeiten dann erstmal zufrieden sein. Paul, A2, Reinhard, F1, Ulrike, G5, Joachim, F6, so G. Hochverehrtes! Wie komm ich? Möchte Ihnen heute ein Stück präservatieren, repräsentapizieren, präsentieren, das von A Personen gespielt wird. Es handelt sich um ein altspreizverliebtes Thema, allseits beliebtes Thema, welches werden Sie gleich erfahren. Die Regeneration. Degeneration, Dekorationsgegenstände, sehen Sie. Die Bühne besteht aus 2 Banken, Schranken, Bänken, Schränken. Sie gehören den beiden. Nee. Ben, Figuren zu denen gleich jemand tritt. Mein Haar. Ja, aber zart auch bleiben, ne? Mein Haar. Ja, nicht in die Stimme gehen. Mein Haar. Mein Haar. Nein, eben nicht. Mein Haar. Ich warte, ihr könnt noch kaufen. Mein Haar. Mein Haar. Mein Haar, mein Herz. Wenn ich noch klein gewesen war, in der Stadtmitte, habe ich mal angefangen bei Theater. Bei Gisela Hühn habe ich mitgespielt. Sie war meine Prinzessin gewesen. Gisela Hühne war meine Prinzessin. Sie war ja Dornröschen gewesen und ich war ja der Prinz. Ich bin ja der kleine Prinz genannt. Da habe ich mal geweint. Da hat Gisela Hühne zu mir gesagt, warum weinst du denn? Weil ich dich so liebe. Habe ich geschrieben für mein Chromosom. Von Geburt an werde ich vom Ärzten untersucht und fand bei mir einen Fehler in meinem Körper. Das heißt Down-Syndrom. Ich habe Chromosom 21, ein zu viel, Stand 2 habe ich dreifach in Chromosomen. Meine Gelenke sind dehnbar und kann mit der Hand biegen. Meine Ohren sind besonders klein. Mein Mund war auch ein wenig offen gewesen und meine Zunge war hervorstehend. Ich will erstmal meine Karriere, also mit Theater, weitermachen. Und wenn ich dann Theater weitermache, dann kann ich auch ein bisschen tanzen. Tanzen ist mein Hobby. und will jetzt mal Theater weitermachen. Und wenn ich Theater gut bin, will ich noch ein bisschen singen üben. Jeden Tag ein Stück. Und dann will ich mal gucken, welchen Leuten noch hingehe. Vielleicht nach Hollywood oder nach Brooklyn oder New York in dem Bereich. Ich will rauchen, saufen und ein Kerl im Bett. Oh! Ein Behinderter hat nichts zu wollen. Hört! Er soll zu Hause bleiben und in den Ofen stecken. Er soll nicht stören. Behinderte sollen in die Behindertenanstalt. Ja, ja, mit ihnen! Sie haben einen schönen Mann! Oh, weiß ich nicht? Er ist gut bekleidet! Ja, ja! Er ist im Haus! Ja, stinkreich! Schöne Beine! Ach, oder mal sehen! Dieser Mann hat einen schönen Körper. Oh, was hängt sie, Körper? Dieser Mann hat immer Glitzersteine. Ach nee. Dieser Mann ist ein Treuer. Der dachte mir, verdammte Weiber. Das Geschenk, was man da bekommt in dieser Zeit, ist natürlich die künstlerische Arbeit. Dass ich da als Regisseurin nun schon seit 8 Jahren arbeiten kann und eine für mich wunderbare Arbeit dabei habe. Also wo ich es 100-fach zurückbekomme. Einfach weil es so spannend ist und für mich ist so zusammenkommt meine Ideen und ihre Fähigkeiten. Bekloppt! Wer? Wo? Warum? Deswegen! Das ist ein Theater! Total verrückt. Das Rambazamba-Theater in Berlin. Eine Sendung von Monika Jung. Realisation Angelika Haller, Margot Litten und Judith Lorenz.